Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Business aus Leidenschaft. Mein Name ist Nadine, ich bin alleinerziehende Mama eines Sohnes mit frühkindlichem Autismus und bin hauptberuflich selbstständig als Fotografin. Mit meinem Podcast möchte ich dir einen Weg aufzeigen, wie du dein Leben und dein Business mit Leidenschaft führen kannst. Hallo und herzlich willkommen zu meiner nächsten Podcast-Folge hier. Ich habe ein Thema, was mir überhaupt jetzt gar nicht so leicht fällt, was mich auch wieder betrifft und meine Vergangenheit quasi. Ich habe ja gefragt in einer meiner letzten Folgen, wenn ihr Themenwünsche habt, dann lasst es mich wissen. Und da kam auch ein Themenwunsch, und zwar ein Themenwunsch eines ehemaligen Klassenkameradens aus dem Norden. Ich habe vorher in Schleswig-Holstein gewohnt. Er hat gefragt, wie auch eigentlich schon viele andere, warum bist du damals von hier oben weggezogen? Tja, viele Freunde, denen ich nahestehe und umgekehrt auch, die wissen davon. Es sind aber noch ganz viele von damals oben, die man so kannte und die sich natürlich das Gleiche fragen. Und ich habe, während ich diese Aufnahme mache, ganz schön Bammel, weil ich immer noch überlege, ob das so richtig ist, davon jetzt zu erzählen. Es ist Vergangenheit und es bleibt Vergangenheit, aber trotzdem ist es so eine Überwindung, sag ich mal, überhaupt das anzusprechen. Und ich versuche es hier einfach mal. Ich weiß noch gar nicht, ob ich die Aufnahme verwende. Ich höre mir das einfach im Nachhinein an und entscheide dann. Aber ich erzähle jetzt einfach erst einmal und gucke mal, was dabei rauskommt. Und zwar, wir schreiben das Jahr 2002, als ich mich damals in Flensburg in einem jungen Mann verliebte, der noch dazu mein Nachbar war. Und ich habe sehr spät erkannt, dass dieser Mann ein Problem hat. Es stellte sich ein paar Wochen, nachdem wir zusammengekommen waren, heraus, dass er drogenabhängig war. Und dann ging es auch eigentlich schon so ziemlich bergab mit unserer Beziehung. Ich habe ihm natürlich versucht, herauszuhelfen. Und ich möchte jetzt gar nicht so viel über ihn eingehen und so weiter. Nur es, also nicht so ins Detail gehen, was sein Leben betrifft, weil das ja auch irgendwie so ein bisschen Datenschutz ist und sich nicht gehört, sondern vielmehr auf mich eingehen. Und zwar habe ich dann irgendwann gemerkt, unsere Beziehung geht den Bach runter und ja, irgendwie alles, was ich mache, kommt nicht an und ich kann ihm irgendwie nicht helfen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, gut, gib mir diese Droge, ich will nur wissen, warum die mittlerweile für dich wichtiger ist als unsere Beziehung. So, ich weiß, das war bescheuert. Ich habe nämlich davor noch nie mit irgendwie sowas Kontakt gehabt und ich habe auch nur einmal das machen wollen und dann wollte ich wieder aufhören. Und wie das denn so ist, einmal ist kein Mal, man bleibt natürlich dran. Und das war bei mir so der Fall. 4 Monate bin ich dann dieser Droge verfallen und habe auch irgendwann angefangen, in Läden und Supermärkten Elektrosachen zu klauen, um diese dann auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen, um irgendwie an das Geld zu kommen. Ich bin aber auch zu der Zeit schon ein gläubiger Mensch gewesen. Also ich glaubte immer schon an Gott und so weiter und auch, dass da irgendwas sein muss, was uns lenkt und hilft. Nur habe ich das zu der Zeit natürlich nicht verfolgt. Und irgendwann habe ich mich aber gefragt, was machst du hier und wo bist du jetzt? Also es war dann so, dass ich natürlich damals mit meinem damaligen Freund vor Gericht gelandet bin und dann kam irgendwann die Strafe Jugendarrest. Ich war knapp über 20 und da galt, glaube ich, noch Jugendarrest. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde ich ein Wochenende eingelocht und er in einer separaten Zelle in der gleichen Jugendanstalt für 4 Wochen, weil er natürlich schon etwas mehr auf dem Buckel hatte. So, und da habe ich dann mich zum ersten Mal auch gefragt, wo bist du jetzt hier gelandet? Guck dich doch mal an und da wolltest du nie hin und das bist doch nicht du. Ich habe dann irgendwie meine Bibel eingepackt und habe da drin gelesen und der Anstaltsleiter hat das gesehen und hat gesagt, wenn sie darin lesen und das sie interessiert, dann habe ich hier was ganz Tolles für sie. Und da hat er mir so ein Buch gegeben, so ein kleines Heftchen, so eine Broschüre. Da standen Berichte von anderen ehemaligen Drogenabhängigen drin, wie die mit Jesus Hilfe da rausgefunden haben. Und ich habe das so ein bisschen belächelt, muss ich sagen. Ich habe so gedacht, okay, ich habe es ja selber schon versucht und nicht hingekriegt und das soll jetzt funktionieren oder wie. Und dann habe ich meine Bibel wieder aufgeschlagen und da war dieser Vers, Johannes 8, Vers 36, wo steht, wenn der Sohn Gottes euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Und das, ja, habe ich gebetet und zwar am 1. März 2003 und seitdem bin ich komplett komplett drogenfrei. Es war natürlich ein Prozess. Also ich habe mich Menschen anvertraut, meinen ehemaligen Pastoren-Ehepaar aus Flensburg, die haben mir sehr, sehr, sehr viel geholfen und beigestanden. Das war sozusagen lebensrettend, weil ich von dort aus dann auch direkt zur Therapie gegangen bin. Ja, und das war auch eine Sache, die habe ich überhaupt, das war alles gar nicht so leicht, davon psychisch wegzukommen. Der körperliche Entzug ist ja natürlich, ja, sag ich mal, schnell durchgestanden, aber so das Psychische, das hat lange gedauert. Und mir war irgendwie auch klar, ich muss da weg aus Flensburg, ich muss da weg aus diesen Kreisen, ich muss ganz weit weg, weil wer weiß, ob ich das sonst schaffe. Und so kam es, dass ich dann nach NRW kam. Dort habe ich eine christliche Therapieeinrichtung aufgesucht und habe dort ein Jahr Therapie gemacht und dann noch eine Nachsorge dran gehängt. Zur Therapie gegangen bin ich am 28. März 2003, also vor 16 Jahren. Und jedes Jahr denke ich daran, das war ja vor kurzem auch wieder der 28. März, meine Mutter denkt da auch immer dran und das ist wie so ein zweiter Geburtstag, sag ich mal, weil das wie ein neues Leben ist seitdem. Ich bin seit 16 Jahren drogenfrei und das, was sich damals abgespielt hat, hat sich in diesen 16 Jahren auch nicht ansatzweise wiederholt und es wird es auch nicht. Also ich weiß genau, wo ich war, in welchem Loch ich war und wo ich nicht mehr hin will. Und das, was ich halt erlebt habe, ist ja auch das, was mich heute irgendwie ausmacht, weil ich durch dieses komplette Umdenken und neue Strukturen lernen und dieses Neuorientieren und von jetzt auf gleich sozusagen ohne Familie und Freunde um mich rum auf mich in Anführungsstrichen alleingestellt, musste ich halt so ein bisschen Eigeninitiative, was heißt ein bisschen, also ich musste so vieles neu lernen, ganz viel musste ich neu lernen und das ist das, was mich heute so zu dieser Kämpfernatur gemacht hat, sag ich mal, weil ich gelernt habe, immer wieder weiterzumachen, nicht aufzugeben, wenn es schwierig wird. Die Sache mit den Drogen, das ist schon lange kein Thema mehr, das hat man irgendwann mal abgehakt. Also das ist nicht so, dass ich jetzt mich jeden Tag dafür entscheiden muss, nein, ich mach das nicht mehr, nein, ich mach das nicht mehr, nein, ich mach das nicht mehr. Das ist komplett weit weg, dass ich mich überhaupt dagegen entscheiden muss. Es ist einfach eine Lebenseinstellung geworden, dass ich mich dagegen entscheiden muss. Natürlich ist das jetzt hier alles richtig schwer, das so zu sagen und zuzugeben. Und es werden wahrscheinlich auch einige jetzt denken, oh Gott, okay, sie hat doch in der letzten Folge gesagt, ihr Sohn ist entwicklungsverzögert und jetzt erzählt sie was von der Drogenvergangenheit und die zählen wahrscheinlich eins und eins zusammen. Diesen Leuten kann ich dann nur sagen, falls wirklich dieser Gedanke bei denen aufkommt, ja, jeder Autist ist entwicklungsverzögert und so auch mein Sohn. Das hat überhaupt nichts mit meiner Vergangenheit zu tun. Und ja, man weiß nie, was aus so einem Statement, wie ich das hier mache, gemacht wird. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt Kunden verliere, habe ich so gedacht. Aber andererseits ist es auch so, ja, meine Kunden, die wissen, wie ich bin, was für ein Wesen ich habe, die haben mich kennengelernt. Warum sollten die wieder weggehen? Ne? Und andere Kunden, die das jetzt hier hören und noch nie bei mir waren und aufgrund dieser Folge vielleicht gar nicht zu mir kommen, was absoluter Quatsch ist eigentlich, das kriege ich aber dann eh nicht mit. Also was soll's? Im Endeffekt helfe ich mit dieser Sache nur anderen Leuten, weil ich sagen möchte, es gibt immer einen Weg heraus. Wie ich auch in der letzten Folge schon gesagt habe, macht das nicht alleine. Seid nicht auf euch alleine gestellt. So gern ihr das auch möchtet und so gern ihr da auch alleine raus möchtet, holt euch Hilfe, vertraut euch jemanden an. Aber in erster Linie ist es euer Mindset, eure Gedankenwelt, die ihr neu ordnen und ändern müsst. Es bringt nichts, wenn ihr da raus versucht rauszukommen, aber ihr wollt es eigentlich gar nicht. Ihr müsst es in erster Linie wollen. Ihr müsst genau überlegen, was möchte ich in meinem Leben, wo möchte ich hin und wo möchte ich auf keinen Fall wieder landen oder wo möchte ich auf keinen Fall hinkommen. Und dann wisst ihr auch, wofür ihr das macht. Deswegen findet man auch ganz, ganz, ganz viele Berichte von Drogenabhängigen, die immer wieder Entgiftungen mitmachen, immer wieder Therapien mitmachen und es am Endeffekt eigentlich gar nicht schaffen, einfach weil diese Leute es nie wollen. Die haben auf den Ratschlag von Ärzten gehört oder die wollen einfach eine Haftstrafe umgehen oder ja, die möchten einfach ihre Familie entlasten und die sind einfach darauf hören und vielleicht es auch irgendwie selber versuchen. Natürlich ist da immer so eine Hoffnung, davon wegzukommen. Aber wenn man es nie wirklich will und das nie wirklich versucht oder aus eigener Kraft heraus auch irgendwie versucht anzugehen und zu sagen, jetzt ist Schluss und ich will das nicht mehr mitmachen, dann wird es nie klappen. In erster Linie muss das Wollen stattfinden, also der Wille muss da sein und sonst kann man es quasi vergessen. Und das betrifft auch andere Aspekte im Leben. Wenn wir nicht wissen, wofür wir etwas machen, wofür wir diesen ganzen Weg gehen und warum wir das alles auf uns nehmen, dann ist der ganze Weg oder überhaupt diesen Weg zu beschreiten umsonst. Und ich, wie ich auch schon sagte, ich weiß, wofür ich das auf mich genommen habe, weil es hat mir gereicht, die 4 Monate haben mir gereicht. Ich sag jetzt mal ganz platt. Ich hatte vielleicht noch eine relativ gute Chance, da rauszukommen, weil es waren nur 4 Monate, obwohl der Abstieg wirklich erschreckend schnell ging. Aber trotzdem, man muss wissen, wofür man das macht. Und bei mir war das ganz klar. Ich möchte da nicht mehr hin und ich möchte dieses Leben einfach nicht mehr führen. Das bin nicht ich. Ich bin da reingerutscht, ist klar. Und ich bin da auch selber schuld. Und heutzutage suche ich mir die Freunde ganz genau aus, weil ich wirklich auf die Werte der Menschen achte. Ich habe sehr wenige Freunde, sag ich mal, aber ich habe sehr, sehr, sehr gute Freunde, auf die ich immer zählen kann, die immer für mich da sind, für die ich immer da sind und die sozusagen auch meine Familie geworden sind. Und für diese Leute würde ich alles geben. Und das ist auch so eine Sache, man achtet natürlich immer darauf, jetzt wen lernt man kennen und mit wem vertieft man eine Freundschaft und mit wem eher nicht. Und das ist auch etwas, was ich aus meiner Vergangenheit gelernt habe. Ich gucke halt genau hin, passe ganz genau auf, mit wem ich mich abgebe und wofür ich das mache. Und ja, ich möchte jetzt mit dieser Folge einfach anderen Leuten Mut machen. Ich weiß nicht, wo du oder wo ihr im Leben steht und was eure spezielle Herausforderung ist oder womit ihr kämpft und was ihr gerne ändern möchtet. Ich möchte nur sagen, wenn ihr nicht dort bleiben wollt, wo ihr jetzt steht oder seid. Und wenn ihr davon wegkommen möchtet und aus dieser Situation eigentlich nur fliehen wollt, dann tut es. Malt euch vor Augen, was auf euch wartet, welches Ziel auf euch wartet. Und dieses Ziel ist dann immer besser, als diese Qual mitzumachen, in der ihr jetzt gerade steckt. Klar ist es immer schwierig und eine Herausforderung. Und man muss diesen Weg natürlich konstant gehen. Das ist Arbeit und Veränderung. Und Veränderung bedeutet immer, dass man nie genau weiß, wo landet man und wo kommt man hin. Und deswegen muss man ein Ziel vor Augen haben und diesen Weg auch gehen, weil sonst wird das gar nichts. Vielen Dank, dass ihr euch diese Podcast-Folge angetan habt. Danke, dass ihr zugehört habt. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend, einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende. Je nachdem, wann ihr die Podcast-Folge hört, auch einen schönen Wochenanfang. Bleibt mir weiterhin treu. Und es folgen demnächst ganz viele tolle Interviews von weiteren Leuten, die auch was zu sagen haben. Ja, und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann!